Sie hören nun ein Stück des Schriftstellers Lothar Trolle, das sowohl eine neue Lesart des biblischen Stoffs vom Propheten Jona bietet, als auch eine Überschreibung des autobiografischen Romanfragments »Ich, Jona« der Schriftstellerin Inge Müller. Trolle verwebt in seinem Hörspiel persönliche Geschichte mit historischen Bruchstellen, ein dramatisches Leben mit einem zerrissenen Jahrhundert. Jona nach Inge Müller. Hörspiel von Lothar Trolle. Da ist der Vater, der sagt, als er nach Stunden, in denen er sehnsüchtigst erwartet wurde, nach Hause kommt. Wohnungen sind knapp. Der Onkel scheint es aber besser zu wissen. Wohnungen sind nicht nur knapp. Es gibt überhaupt keine. Die Regierung hat einfach andere Sorgen. Und so weiter. Jedenfalls guckt er den Vater an mit einem Blick. Ich stehe hier für die Regierung. Und was habt ihr für Ahnung, was es so gibt zwischen Himmel und Erde? Aber daraufhin der Vater, und dabei durchaus den Blick des Onkels erwidernd, Motto, aber beinahe hätte ich... Einen Tag früher und ich hätte sie gehabt. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Am 15. wäre sie bezugsfertig. Und so weiter. Und das ist der Augenblick, an dem sich, sie blättert gerade in ihrem Wandkalender, die Großmutter zu Wort meldet. Am 15. Das wäre ja schon Montag. Aber da wird der Onkel... Du mit deinem Kalender. Der ist doch vom vorigen Jahr. Der stimmt doch gar nicht mehr. Und so weiter. Nun doch. Doch, die Großmutter... Aber am Feiertag hat er gestimmt. Und so weiter. Und da klopft es von draußen an die Wohnungstür. Und es ist die Großmutter, die aufsteht, die Tür öffnet. Und der Mutter, die in der Tür steht, die Kohlenschaufel, mit der sie gegen die Tür geklopft hat, abnimmt. Die Großmutter zur Mutter. Am Montag zieht ihr um. Die Mutter. Was? Doch da wird der Vater nun etwas ärgerlich. Erschreck sie doch nicht wegen nichts. Sie in ihrem Zustand. Heute ist der 10. Januar. Was nicht sicher ist, ist nicht sicher. Und so weiter. Und da schlägt der Onkel sein Lehrbuch über Motorkunde, in dem er die ganze Zeit gelesen hat, nun doch zu. Zustand? Heißt das etwa, ihr setzt uns jetzt noch einen 7. Mieter rein? Ist's hier nicht schon eng genug? Heißt das etwa... Das Drahtgestell mit der Waschschüssel. Der Ausguss und darüber der Spiegel. Ein Herd. Anderthalb Zimmer mit Küche. Und am Tisch in der Küche, den die Großmutter um ihr Bügelbrett verlängert hat, sitzt die Familie und... Doch da beugt sich die Mutter... Elsa Pallas! Sie hält einen Stapel Steingutteller an ihren Leib gepresst. Sie ist gerade dabei, den Tisch zu decken, über den Tisch und erstarrt in dieser Bewegung. Oh. Und da rutschen auch schon vom Stapelteller, schlagen gegen die Tischkante und nun zerschellen noch weitere Teller am Boden. Doch die junge Frau steht noch immer leicht nach vorn, über den Tisch gebeugt und guckt nach. Hat sie etwa soeben etwas gehört und will nun herauskriegen, was sie da eben gehört hat? Und das ist der Moment, an dem der Großvater hinten in der Küchenecke, wo er sitzt und versucht, seine Stiefel auszubessern, sein leises Pfeifen, mit dem er jede seiner Tätigkeiten begleitet, unterbricht. Nun nicht mehr an seinen Stiefeln herumflickt, sondern nun über seine Brillengläser, auf die Scherben, da, unten auf den Fliesen, vor dem Tisch, schielt und dann weiterarbeitet. Jetzt sogar mit einem etwas lauteren Pfeifen. Aber die Großmutter ist inzwischen mit zwei, so weit ist die Entfernung vom Herd zum Küchentisch, schnellen Schritten zur Stelle, schiebt der Tochter, die noch immer am Tisch steht, und einen der Küchenstühle so in die Knie kehlen, sodass die nicht anders kann als... Und als dann, er brauchte, um ein Taxi, das ihn zu einer Hebamme fährt, zu finden, er fand es dann Ecke fast eine Stunde, und als dann von der Aufregung die Großmutter später... Die Miete ist noch offen. Aber du gibst Geld für ein Taxi aus. Denn bei der Hebamme musste er natürlich einen Teil des Geldes im Voraus bezahlen. Und als dann, von der Aufregung und den vier Treppen, atemlos, der Vater in die Wohnung stürzt, ist sie schon dabei. Du warst so laut, dass man Angst haben musste, von den Wänden platzt der Kalk. Als dann der Vater, nachdem er... schließlich an das Bett zu seiner Frau tritt und fragt, ist sie schon da? Und sie so anhebt, dass er, der Vater, sie sehen kann, und der fragt, ein Mädchen. Schöner sind sie zuerst alle nicht. Und so weiter. Die dicke Hebamme. Aber der Preis bleibt. 5 Mark, wenn ich gleich mitkomme. Grunzt, stellt auf halbem Weg zum Bett ihre Hebammentasche am Boden ab und wälzt sich weiter auf den Vater zu, der inzwischen auf einen Stuhl gesunken war und. Über ihr dieser Himmel. Ist der nicht viel zu hoch? Da drüben auf den Dächern die Katzen, wie die auf den Dachfirsten herumspazieren. Denen redet keiner ein. Es gibt nichts, was nicht auch nachts am Himmel leuchtet. Und die lassen sich nicht entgehen, was da nachts so alles geträumt wird. Und sie, vielleicht ist sie doch ein Vogel, vielleicht ist sie doch ein Vogel, der auf einem Zweig wippt, gerade seine Flügel ausbreitet, also hoch den Kopf zum Abflug, ein Flügelschlag und dann eins, zwei, drei. Und ja, da drüben im Park, die Bäume, die haben etwas, was sie aufrecht hält, was sie nicht immer wieder hinfallen lässt. Man erwartet von ihr, dass sie endlich läuft. Oben in der Pappel, der Eiche, ein Luftballon. Wie lange der dort schon hängt und wie lange wird er wohl dort noch hängen, an seiner Drahtschnur. Doch da ein Windstoß und der Ballon. Die nackten Fußsohlen in der Wärme des Sandes. Mit ihren Zehen, mit der Wärme spielend, steht sie, die Wärme, die in ihr aufsteigt, ihre Zunge in Bewegung setzt, ganz in sich versunken, alles um sich herum vergessend, auf nichts mehr achtend und so weiter, und singt. Es singt in ihr. Ihr Kehlkopf ruckt, zuckt, spielt beim Atemholen mit dem Atem. Oben im Geäst der Fink ruckt, zuckt, bewegt den Kopf, äugt. Das ist seine Antwort. Widmet sich, da sein Herumäugen nichts gebracht hat, dem Fressbaren in der Baumrinde zu, macht eine kurze Bewegung und erschöpft von den Tönen und den Tränen, und aufgetan wie ein Kienapfel, liegt im Sand. Da liege ich nun, aber versucht nur, mich anzufassen, versucht nur, mich aufzuheben. Da stech ich zu mit meinen Stacheln, beiße zu mit meinen schlechten Zähnen. Ich bin ein Wolf, ich bin ein Wolf. Na los? Wer traut sich jetzt, sich anzulegen mit einem Wolf? Wie alt bist du? 7. Aber das wissen sie doch. Warum fragen die Leute mich immer nach etwas, was sie eigentlich wissen? Vielleicht, weil sie es so genau nicht wissen. Weißt du immer alles genau? Nein, aber ich frage auch nicht. Mutters Augen sind ganz weiß. Also wird sie gleich. Doch gerade in dem Augenblick geht jemand an ihnen vorbei. Also packt Mutter sie am Handgelenk und zerrt sie fort und sie... Handgelenk, dann zeigt Mutter den Leuten meine Hand. Hier, so böse ist mein Kind. So böse ist mein Kind. Ich bin kein böses Kind. Ich bin kein böses Kind, auch wenn sie das immer wieder behaupten. Sie lässt es nun geschehen, dass ihr der Hund, den der Kohlenhändler vom Kohlenplatz mit dem Loch im Zaun, durch das man unbemerkt, den der Kohlenhändler auf der Straße aufgelesen, dem die Katze ein Auge ausgekratzt hat. Er dachte wirklich, wenigstens die Katze ist mein Freund. Nun kann er mit einem Auge aufpassen, dass keiner von meinen Kohlen klaut. Sie lässt es nun geschehen, dass ihr der Hund nun doch den Knochen mitsamt dem Papier, in das er eingewickelt war, ihr aus der Hand reißt und erst einmal verschwindet. Hund, ich bin so wenig böse, wie du böse bist. Und da kommt er auch schon zurück zu ihr, die da auf dem Holzstapel sitzt, nähert sich ihr mit eingezogenem Schwanz, beschnuppert ihre Hand. Hund? Hund? Ich bin nicht böse, Hund. Nun komm noch näher, spring schon mir auf den Schoß, leck mir vom Gesicht die Tränen. Von oben, von ihrem Balkon aus, guckt sie zu, wie unten die Mutter aus der Haustür tritt, nun die Schritte geht, um an dem vorbei, was da vor dem Haus angepflanzt wurde, den Gehweg zu erreichen. Und jetzt hat sie den Gehweg erreicht und nimmt die Richtungsänderung vor, um hin nach zu gehen, und da ist sie auch schon unten auf der Straße, drückt sich auch schon, dass die mich ja nicht sieht, hinter einen der Bäume, die da am Gehweg stehen. Ich bin ein Eichhörnchen, versteck mich hinter einem Baum, doch sehe alles. Guckt nun zu, wie da vorn die Mutter ihren Weg fortsetzt, nun, um nach zu gehen, rechts abbiegt und da geht's los. Und jetzt denkt sie, biegst du rechts ab, Mutter? Und überquerst die Straße. Und tatsächlich biegt die Mutter rechts ab und überquert die Straße, erreicht den Gehweg der anderen Straßenseite und da denkt sie, und jetzt, Mutter, geht's links weiter, geht es Richtung. Und tatsächlich, die Mutter geht, nachdem sie die Straße überquert hat, nun links weiter, geht hin nach, und dann denkt sie, und jetzt, Mutter, erreichst du da vorn die Straßenecke? Ja, jetzt ist es sie, die bestimmt, was hier gemacht wird. Jetzt ist es sie, die hier bestimmt. Und da denkt sie, und jetzt, Mutter, gehst du nach. Und jetzt, Mutter, ist es soweit, dass du, was man will, ist im Himmel. Doch wie komme ich in den Himmel? Etwa auf diesem Sonnenstrahl, der da durch die Gardinen fällt? Und da ist sie auch schon losgelaufen. Schneller. Los. Schneller. Los. Schneller. Sonst verbrennst du dir noch die Fußsohlen oder bleibst wie eine Fliege am Fliegenpapier kleben. Dann schnappt sich der Vogel Greif, der da oben auf dem Schornstein des Kraftwerks Rummelsburg schon mit seinen Flügeln flattert. Dich. Gleich flattert auf und, aber sie will nicht von einem Vogel gefressen werden. Und wehe, du guckst dich beim Laufen um. Wer sich beim Laufen umguckt, wird ein Stein. Und sie will kein Stein werden, sie will in den Himmel. Und wer da oben aus dem Fenster guckt, wer ist das? Etwa sie selber, die sich beim Laufen zuguckt. Und soll sie jetzt etwa stehen bleiben vor diesem großen Sonnentor, bei dem sie eben angekommen ist, vor diesen schwarzen Scheiben. Doch da öffnet sich vor ihr auch schon diese Tür. Und da weicht es vor ihr zurück, langsam. Wie Heiligabend die Stubentür. Und sie hört den hohen, dünnen Ton, den sie auch Heiligabend hört, gehört hat, um einen kurzen Blick auf den Christbaum zu werfen. Und der klettert an der Tapete nach oben bis zur Decke und schlüpft nun, geblendet von den vielen, vielen Kerzen, in ihr Ohr. Klingt und zittert vor Angst, bis auch sie Angst. Zittert und zittert. Und keinen Schritt weitergehen kann. Nicht einen Schritt. Aber steht sie nicht vor dem Himmelstor? Ein einziger Schritt. Und sie ist. Wahrscheinlich muss sie jetzt beten. Nur wer beten kann, kommt in den Himmel. Also, doch so sehr sie sich auch anstrengt, ihr fällt nicht ein, was sie da beten könnte. In ihrem Kopf ist kein einziges Gebet. In ihrem Kopf singt, zittert nur dieser Ton. Und da stottert sie los. Lieber Himmel, ich möchte Karrenpaule sehen. Amen, dann tritt ein. Da hat eben wer gesagt, zu sehen ist keiner, also da geht sie. Stehe auf und wandle, Schrittchen für Schrittchen, wohin weiter. Aber wohin? Eben hat sie ihn doch noch gehört. Ist der Ton verschwunden. Vor ihr ist jetzt wieder die Straße. Und hinten am Ende der Straße steht Karrenpaule und ruft. Ruft ihr, die er von Weitem gegrüßt hatte, von der Ecke zu? Hab ich dir nicht gesagt, im Himmel darf unser einer einmal machen, was er will, sagt er und kippt seine Karre mit den Gurken und den um und will mit ihr in die Welt. Sie aber will von ihm wissen, Karrenpaule, bist du tot? Karrenpaule, warum bist du tot? Doch da wird Karrenpaule böse. Das hat dir der Teufel gesagt, stampft mit seinem Holzbein auf, das die ganze Straße erzittert und verschwindet. Bevor sie mit ihrem Rufen, Karrenpaule, das glaube ich nicht, Karrenpaule, das glaube ich nicht, Karrenpaule, bleib hier, zu Ende ist. Vor ihren Augen in der Erde, im Asphalt der Straße. Mit seiner Fliegenklatsche, Eigenbau. Sie ist aus Leder und obwohl der Schmutz und Fliegendreck von Jahren an ihr klebt, hat die Mutter sich bis heute nicht getraut, sie zu säubern. Ist Großvater im Wohnzimmer, unterwegs, ist hinter Fliegen her. Das heißt, er klettert auf einen Stuhl und schlägt. Sagst du nicht eine Fliege? Das heißt, er klettert vom Stuhl auf den Tisch und zerschlägt einen von den vier Schirmen der Lampe. Das heißt, Großvater kriecht auf dem Teppich herum und. Das heißt, Großvater klettert auf das Fensterbrett und. Fällt. Gerade in dem Augenblick, als die Mutter mit Besuch ins Zimmer tritt, die Gardinenstange samt Stor mit sich reißend zu Boden, strampelt sich, da er bei dem Sturz offensichtlich unverletzt geblieben war, die Gardine von den Füßen, rappelt sich auf, klemmt sich das Monokel ins rechte Auge und tritt mit dem Monokel im Auge vor die Mutter. Ja, du solltest deine Gardinen öfter waschen. Groß wie der Bücherschrank fährt Großvater, wie er es immer tut, steht Besuch ins Haus, mit dem Zeigefinger über das oberste Brett des Bücherschranks und hält, nach Abschluss dieser Aktion, den Zeigefinger, an dem jetzt Staub zu sehen ist, der Mutter vor die Nase. Tochter, heißt es nicht, ich halte unser Haus sauber? Staub ist das Ende aller Dinge. Aus Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Und mir geht nichts. Kein Staubkörnchen, kein Fleck, kein Pfützchen. Kein Dreckchen. Sauberkeit ist erste Bürgerpflicht. Das habe ich meinen Soldaten beigebracht und das gilt auch für meine Kinder. Und wischt sich den Finger an seiner Hose sauber, dieser grauen Flanellhose mit ihrer schwertartigen Bügelfalte und den Borten an der Seite, sodass sie aussieht wie die Hose eines Generals. Und die Mutter holt ein Staubtuch. Zuvor muss sie noch... Sie ist so klein, dass sie nie und nimmer mit den Händen da nach oben reicht, vor dem Bücherschrank eine Trittleiter aufbauen, wischt, obwohl der, wie alles in der Wohnung, vor Sauberkeit glänzt. Und war an Großvaters Finger überhaupt Staub zu sehen? Den Schrank ab. Und Großvater, groß wie der Bücherschrank, lässt sie dabei keineswegs aus den Augen und sie... Mutter, warum machst du das? Großvater, ich könnte dich... Ballt die Fäuste, sodass ihre Knöchel immer weißer werden. Der Großvater hat durchaus gesehen, was sie da mit ihren Händen... Was hältst du da in den Händen? ...lässt ihre Hände nun nicht mehr aus den Augen, brüllt er. Doch sie macht keinerlei Anstalten. Hände her! Brüllt Großvater noch einmal. Sie rührt sich aber noch immer nicht. Ungehorsam. Befehlsverweigerung. Darauf steht Todesstrafe. Los, an den Ofen. Du wirst jetzt erschossen. Packt sie an den Schultern und schiebt sie vor den Kachelofen, tritt dann zurück an den Tisch... nimmt sich dort vom Tisch, was da vom Abend liegen geblieben war, ein Lineal und zielt mit dem Lineal auf sie. Feuer frei! Schuss! Und sie lässt sich, bevor sein Schuss gefallen war, wie ein Stück vor dem Ofen fallen. Der Großvater lacht, hebt sie auf. Tapfer, tapfer. Schade, dass du kein Junge bist. Tätschelt anerkennend ihren Rücken. Nun... Die Mutter, die nun ebenfalls ihre Fäuste in Augenschein genommen hat. Was hältst du da in den Händen? Nichts. Pass auf. Gleich wird sie mich schlagen. Und da holt die Mutter auch schon aus. Aber der Großvater... Lass sie! Zwing sie nicht! Sie ist von meinem Schrot und komm! Davon hast du keine Ahnung. Kratzt sich ausgiebig am Kopf den Bart, lässt sich aufs Sofa fallen und sie... Den ganzen Nachmittag hatte es geregnet, doch nun scheint die Sonne und sie ist nun unterwegs in Stadtrandnähe. Auf einem Weg, neben dem rechts Felder sind und der noch dunkel ist von der Nässe. Und sie riecht wilden Wermut, Thymian, Sauerampfer, Pechnelke, Zittergräser, Schnecken und so weiter. Und will das können, was ihr Großvater kann, mit der Nase riechen, was die Augen nicht sehen. Großvater hatte, als man zusammen in der Kneipe saß, Zigeunerfranze auf den Kopf gesagt: Ich rieche, in deiner Jackentasche befindet sich Hartgeld. Und dann hatten beide getrunken, bis der Großvater gerochen hatte. Und nun befindet sich kein Geld mehr in den Taschen von Zigeunerfranze. Und dabei ist Großvaters Nase nicht einmal besonders groß. Großvaters Nase ist eher klein, auffallend schmal, aber seine Nasenflügel sind ständig in Bewegung. Aber er mit seiner Nase weiß Bescheid. Er riecht es, geht da jemand an ihnen vorbei. Na? Hast du es gerochen? Das war Schmieröl. Und das? Leder und das Zement. Der war ein Schlosser, der Schuster und der Maurer und so weiter. Und so geht sie an den Feldern entlang, bewegt ihre Nasenflügel und übt und... Johanniskraut, Labkraut, Geißfuß, Sternmiere, Wiesenlattich, Natterngezücht, Kamille. Im Gemüseladen das Getratsche der Frauen, das Scheppern der Ladenkasse, langweilig, schon besser draußen auf der Straße das Gerassel des Pferdewagens und das Geklapper der Pferdehufe aufs Kopfsteinpflaster, tack, tack, tack, als würden Taler aufs Pflaster fallen. Müde stark das Pferd dahin und, als zählte es so seine Schritte, nickt stumm mit dem Kopf. Wie viele Schritte wird es inzwischen wohl gegangen sein? 60? 70? Bei 100? Fällt es bestimmt tot um. Also da zählt sie mit. 71, 72, 73. Draußen ein Wetter, strömender Regen, Windböen, die den Leuten die Hüte von den Köpfen reißen, ihnen die Regenschirme einknicken und so weiter. Wie von ihr erfunden. Sie hat Stubenarrest. Ja, in diesen Ferien hat sich alles gegen sie verschworen. Doch wie zu sehen ist, der Himmel ist auf ihrer Seite. Sintflut, komm, Sintflut, komm. Sintflut, komm. Sie spuckt gegen die Scheibe. Unten auf der Straße, 5 Häuser weiter, darf sie, eben hatte sie dem Pferd des Milchmanns den Futtersack umgehängt und musste nicht einmal betteln, mit der Klingel des Milchmanns klingeln. Klingel, klingel, klingel, klingel, klingel. Milchmann, Milchmann. Der ist jetzt dabei, weiterzufahren. Milchmann, wie heißt du? Hase. Auf Wiedersehen, Hase. Hase, ich verspreche dir, wir sehen uns bald wieder. Auf dem Stadtplan, den sie neulich, war die Straße gerade und platt. Doch jetzt, da sie unterwegs ist, Brot zu holen, balanciert sie über, sind das unter ihr, das Kopfsteinpflaster, Berge, Täler. Und dann dieser Teer, der so klebrig ist, bei dem man Angst haben muss, bald steckt man in ihm fest, kriegt die Schuhe nicht mehr heraus. Und da fällt der Straße auch noch ein, über sie herzufallen. Sie biegt um die Ecke und vor ihr ist plötzlich Urwald. Und da rechts in der Lücke zwischen Nummer und der Nummer über dem Hoftor von Nummer, was da so glänzt, sich in der Ferne auftürmt zu einem Gebirge. Ist das etwa schon das Meer? Und um sie herum wird gerannt, gelaufen, nach einem Platz in der nächsten Straßenbahn oder... Auf dem Hof zwischen den Mülltonnen eine weiße Blume. Jeden Morgen bringt sie Wasser, doch die Blume will nicht größer werden, will kein Blatt mehr bekommen. Und wenn sie blüht, dann nur Stunden, bestenfalls einen Tag. Und bald nach ihrem Blühen verliert sie dann auch schon alle Blätter und steht da als ein vertrockneter Stängel. Sie will das nicht sehen, sie will das nicht sehen. Doch geht sie an ihr vorbei, guckt sie trotzdem hin. Also reißt sie sie mitsamt ihrer Wurzel aus. Aber dann im Mai, als auf dem Beet des Hausbesitzers blau, blau die Blumen blühten, blühte inmitten des Blaus des Hausbesitzers Rudi mit dem gelben Gesicht. Mutter, wer sind die gelben Leute, die man nie auf der Straße trifft? Ist in die Sandgrube gerutscht. Die Sandgrube ist tief und unten ist sie schön kühl. Und sie spielen nun schon wie viel Wochen am liebsten in der Sandgrube. Und ganz hell ist unten an ihrem Boden her Sand. Da muss Wasser drunter sein, also graben sie. Mit bloßen Händen. Das ist in diesem Sommer ihr liebstes Spiel. Doch jetzt steht Rudi tief bis zum Hals in der Sandgrube. Und wenn er sich anstrengt, nach oben zu kommen, rutscht er mit sanftem Sand immer wieder ab. Und sie, die oben am Rand der Grube stehen, machen alles, dass nur noch mehr Sand in die Grube rutscht. Doch Rudi wehrt sich. Rudi wirft von unten nach ihnen mit Sand. Krumm und lahm. Krumm und lahm. Vom Anstellen vor dem Bäckerladen. Heute ist Donnerstag und sie hatten sich seit Dienstag vor dem Bäckerladen angestellt. Aber die hatten nicht einmal die Jalousien hochgezogen. Und dann sind auch noch Frauen, alte Männer, Kinder aus der Nebenstraße gekommen und hatten sich mit in die Schlange gesellt. Doch nun ist sie endlich zu Hause. Die Mutter steht am Herd und ist gerade dabei, da ein bisschen Brot, holt nun aus ihrer Tasche das halbe und unter der Jacke das ganze Brot hervor und gleich wird die Mutter, Mutter, nun dreh dich doch schon um, guck doch schon. Hinter dieser Mauer, dieses Schweigen, das sie hört, als sie unterwegs ist nach, aber an dieser Mauer vorbei muss und das Brot bleibt bei ihr. Hinter der Tür der Speisekammer, in der Küche, dieser Brotkanten im Regal bleibt bei ihr. Als sie den über die Mauer wirft, guckt nicht hin, wohin der Kanten, der eigentlich für aufgehoben wurde, wenn der von der fällt, aber der Posten... Stehen bleiben, Kleines! War das etwa etwas zum Essen? Aber der Posten schießt in die Luft und sie läuft und läuft. Und hat sie beim Laufen geheult? Wer kann schon im Laufen heulen? Nach Hause gekommen. Vom Spielen mit ihrem Freund Rudi ist sie gerade dabei, den Rest von dem gelben Stoff, den sie in der Flickenkiste der Großmutter gefunden hatte, zu einem gelben Stern zu zerschneiden, als die Mutter in die Küche tritt. Was machst du da? Nichts. Sie rollt ihr Bettzeug zusammen und wirft es in die Ecke, neben die Zimmertür. Diese Nacht trägt sie es nicht in den Luftschutzkeller. Diese Nacht trägt sie es nicht in den Luftschutzkeller. Die Postbotin, nur um etwas zu sagen. Wohin geht's? Und wartet. Und die, wie reagiert die auf den gelben Brief? Lacht sie? Heult sie? Ist's ihr egal oder blabbert die nur so dahin? Aber dann... Mein Kopierstift, darf ich den zurückhaben? Darf ich meinen Kopierstift zurückhaben? Im Halbdunkel des Korridors die Mutter, in der Hand das Schreiben. Wie jung sie aussieht, trotz ihrer grauen Haare. Aber ihre Augen, das sind Fäuste. Kommt mir nicht zu nahe. Kommt mir nicht zu nahe. Dann... Und was machst du jetzt? Nichts. Nichts? Haben wir überhaupt einen Persilkarton? Und es ist in der Nacht, nach diesem Nachmittag, als man... Und es waren dieselben Leute, die Tage zuvor... Als das Pferd auf der Straße zusammengebrochen war und man das Tier... mit Tränen in den Augen am Wegrand standen, sich lustig gemacht hatten über die, die man kahlköpfig, in Einheitskleidung, mit Gesichtern, in denen die Augen größer waren als alles andere, durch die Straße geführt hatte. Nun kennen wir uns schon 1000 Jahre. Türlos war die Welt. Und wer Füße hatte, lief. Und kreuzlos waren die Gräber still und bodenlos tief. Mit ihrem Gedränge, die hohe Empfangshalle des Bahnhofs, der Weg zu den Bahnsteigen, Verbandszeugs, weiße, schwarze Uniformen, Runen, Totenköpfe, im Papierkorb Zigarettenschachteln, auf blutig rotem Papier Kreuzhaken, unter einem Stahlhelm, ein Kindergesicht. Mädchen, komm! Hure, ich zahle, komm doch! Ist es er? Nein, das ist er nicht, aber sein Mund unter seiner Uniform, das weiße Verbandszeug. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, die Welt muss unser sein, unser beider Schatten, als wären sie nur einer. Wie einst Lilli Marleen. Zug an Zug, Schienen, Horizont, wohin? Der Zug hat 5 Stunden Verspätung, voraussichtlich 7 Stunden. Wer hat die Bahnhofsbänke verheizt? Nun gibt es links, rechts der Straße noch mehr Lücken als gestern Abend. Die Schule, der olle Bau, ist hin. Der Hausmeister soll drunter liegen. Lazarettzug, fahrplanmäßige Ankunft, Dampfdruck, Überdruck, die Sirene, die Verwundeten werden auf Türen nottragend in Sicherheit gebracht, in den Lazarettzug. Meine Brosche, sie zertrampeln meine Brosche. Gold, ein Andenken. Vielleicht werden sie alle von der Straße auf zum Trümmer wegräumen. Ich habe viel mehr Tote gesehen als du. Bruder, töte mich nicht. Schwester, rette mich. Ausbildung als Kraftfahrer im Osten. Fietz Ostbahn, das sagt Ihnen bestimmt etwas. Als es dort brenzlig wurde, mit einem großen Treck nach Potsdam, zur besonderen Verwendung. Dann, nach einem dritten Fliegerangriff, allgemeiner Abmarsch nach Werben an der Elbe. Dort empfängt uns aber der Tommy. Als die ersten Tiefflieger über die Elbbrücke kommen, gehen wir zurück. Unsere Wagen zerschießen sie. Wir kommen mit 3 Fischerkähnen über den Fluss, 2 sinken aber vor dem anderen Ufer. Unser Boot liegt weit über die Hälfte im Wasser. Ein Soldat haut denen, die hinten am Heck hängen, mit dem Ruder auf die Hände. Das ist unsere Rettung. Als wir wieder Boden unter den Füßen haben, laufen wir in die Richtung, in der wir die Chaussee nach Berlin vermuten. Wir sind zuerst 4. Dann sehe ich neben mir nur noch ein Mädchen. Wie ich trägt sie unter der Uniform Zivilkleider. Wir werfen unsere Wehrmachtspapiere in einen ausgetrockneten Brunnen, aber dann holt uns auf der Landstraße eine Wehrmachtsstreife ein. Das ist kurz vor Brandenburg. Zusammen mit den Zivilisten, die sie eingesammelt hatten, bringen sie uns zu einem Auffanglager. Sie nehmen uns nicht ab, dass wir Flüchtlinge sind. Dann kommt ein Tieffliegerangriff. Die Streife rückt auf Motorrädern ab. Wir liegen im Straßengraben, ziehen uns um und laufen weiter. Vor dem Eingang einer Baracke, Soldaten. Soldaten, Zivilisten, Sanitäter. Noch immer brennt die Nachbarbaracke. Rauchschwaden, die den Morgenhimmel verdunkeln. Ein Soldat kommt mit einer Kiste den Weg vom Rollfeld, stolpert und fällt in einen Bombentrichter. Idiot, sagt da halblaut der Hauptmann. Es ist 2 Uhr nachts, als der Hauptmann in den PKW einsteigt und Platz nimmt neben dem Fahrer. Der Motor springt an und die ganze Batterie, 230 Mann, verlässt, um nach Berlin zu fahren, den Fliegerhorst. Und nun setzen sich weit hinten auch die 8 Geschütze in Bewegung. Vor ihr die Straße. Rauchschwaden. Grau wie morgens überm Wasser Nebel. Ja, damals. Damals am Müggelsee. Auf dieser grauen Fläche weit draußen. Dieser kleine dunkle Punkt, der plötzlich im Wasser verschwand. Aber dann wieder hochkam und sich verwandelte in einen Schrei. Der Keller, in den man sie einweist, 16 Hausbewohner mit ihrem Gerümpel, die müssen erst einmal... Das Hauptwasserrohr ist zerstört. Und Wasser hält es der Mensch nicht länger als 24 Stunden aus. Eine Katze, mehrere Wochen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Fliegerschokolade. Wir haben alles verloren. In einer Ecke näht eine Frau ihrem Mann einen Knopf. Es ist der oberste, an den abgetragenen Mantel... Stich und nun Nadel zur Seite ziehen, Stich und nun Nadel zur Seite ziehen, Stich. Aber den lässt du jetzt dran. Du musst nicht immer an deinem Mantel herumzerren. 6 besoffene Mäuse. 6 besoffene Mäuse. Hat der überhaupt den Schnaps hier? Mehr in den Taschen. Hat der noch mehr in den Taschen? Das kriegen wir gleich heraus. Hier, Zigaretten. Die teilen wir uns. Wir sind ja alle arme Hunde. Eine Hand will eine Fliege fangen, schnellt vor, zieht aus der Tasche eine Büchse Kondensmilch. Gib die wieder her! Das fand sich heute sowieso zu wenig. Der die woher? 6 besoffene Mäuse. Und ne? 6 besoffene Mäuse. Und ne? Diese Luft ist ja ewig. Ich verlange herausgelassen zu werden. Der Eisenbahner lacht, bis ihm einer die Mütze übers Gesicht zieht. Mir ist so kalt, mach doch Kerzen an. Mit bloßen Händen buddelt ein Kind ein Loch in den Sandhaufen. Da vor der Brandmauer des Nachbarhauses. Kätzchen, verstehst du nicht? Mit dem weißen Pfeil Notausgang Luftschutzkeller. Versucht. Du musst in den Luftschutzkeller. Ein monatealtes Kätzchen, das es zuvor... Bei Fliegealarm müssen wir alle in den Luftschutzkeller. In das Loch zu stopfen, das es da gebuddelt hat. Denn sonst schießen uns die Bomben tot. Das Kätzchen mit dünner Stimme schreit... Du sollst nicht tot sein. Versucht sich zu wehren, kratzt. Aber das Kind packt das Kätzchen am Hals und drückt es zurück in die kleine Grube. Und wart ab, wenn der Alarm erst vorbei ist... Setzt sich, als es ihm endlich gelungen ist, das Tier gänzlich mit Sand zu bedecken. Mit raschen Bewegungen dort in den Sand... Grabe ich dich wieder aus. Wo es soeben das Kätzchen begraben hat. Doch nur keine Angst. Wir können die Bomben jetzt gar nichts tun. Sitzt da, mit den Füßen auf den Sand und die Katze trommelt. Du musst nur die Augen zumachen und schlafen. Und hört nicht auf zu reden. Dann hörst du auch nichts. Und kannst während des ganzen Fliegeralarms schlafen. Ausgeschickt, Hausnummer so und so zu sprengen, finden 2 SS-Männer in dem Keller des Hauses einen jungen Mann, der sitzt in Zivil da und raucht. Ein Deserteur. Der junge Mann deutet aber an... Eine Zigarette, ja. Oder auf was ich hier sitze, ist nämlich ein Pulversack. Also... sitzt man bald zu dritt im Keller und raucht. Da kommt, um nach seinen Leuten zu sehen, auch er wird seine Zigaretten los, dem Rottenführer folgt bald der Oberrottenführer. Eine Zigarette vom Oberrottenführer. Dem Oberrottenführer folgt der Unterscharführer, dem der Scharführer. Eine Zigarette vom Scharführer. Dem Scharführer folgt der Oberscharführer. Eine Zigarette vom Oberscharführer. Dem Oberscharführer folgt aber bald der Hauptscharführer. Eine Zigarette von und für unseren Hauptscharführer. Und draußen, auf der Frankfurter Allee, erreicht die 2. ukrainische Front die Ecke Samariterstraße und kämpft sich vor bis Strausberger Platz und erreicht schließlich die Janowitzbrücke. Und in Moskau, erreichen immer mehr Kolonnen von Lkw das Stadtzentrum, die dann umgeleitet werden in eine der Seitenstraßen, die dann voller Lkw sind und von den offenen LKW springen Rotarmisten, die sich dann sofort nach drüben zum Roten Platz begeben, zur Vorbereitung der Siegesparade. Hier, Mädchen, nimm einen Kieselstein in den Mund und dann lutschen. Das ist noch das Beste gegen die Russen. Was sagen Sie, Herr Oberfeldwebel? Was das Mädchen wohl für ein Gesicht macht, wenn es bald den Helm zurückkrepiert? Da stirbt einer. Sie kriecht über Stufen nach draußen. Der andere ist 15 und wehrt sich, während sie versucht, ihm... Spuckt er ihr ins Gesicht, reißt die Verbände ab, zerrt an den Strängen, die ihm da aus dem Leib hängen. Vor den Trümmern steht ein Kind. Das war unser Haus. Wie schön rot die Steine sind. Wenn ich noch ein paar Heile finde, baue ich ein neues draus. Hier zwei halbe, da ein Stein. Ich baue ein schönes Haus. Trag mir nicht das Dach weg, Wind. Dieses Haus gehört dem Kind. Dieser Morgen ist schön, schön, schön. Vor dem Haus der Baum ist weg und wo einmal Häuser waren, stehen nur noch Bäume. Und über dem Kellerfenster und den Häusern der gegenüberliegenden Straßenseite, der Himmel ist voller Rauch, aber hat nichts Bedrohliches mehr. Und auf den Gehweg scheint die Sonne und er ist bestimmt ganz warm und das Pferd, das drüben tot auf der Straße liegt, ist ein sanfter Hügel, bewachsen mit braunem Moos. Die Luft ist grau und schmeckt nach Rauch. Und geblieben ist nur der Himmel, der er immer war. Und der lässt sie frieren. Und sie ist auf der Straße allein und geht da. Da, wo die Taubnesseln liegen, ist das nicht ihr Grab? Und geht und guckt, während sie geht und geht, auf ihre Schuhe. Die sind derb und schmutzig. Und ein, zwei Nummern zu groß. Wann war sie zum letzten Mal zu Fuß unterwegs? Gestern? Vorgestern? Vor einem Jahr? Vor ihr Kiefern. Ein schmaler Weg. Schilf. Der See. Da stolpert sie. Der Benzinkanister, auf dem sie Halt gesucht hatte, war weggerutscht. Ist das ein Sperling, der da aufschwirrt? Der da nach drüben zu dieser zerschossenen Hauswand... Und sie denkt nun an zu Hause. Bald. Bald würde sie zu Hause sein. Früher. Früher mit dem Fahrrad brauchte sie für den Weg von hier bis nach Hause höchstens eine Viertelstunde. Aber wo ist denn eigentlich ihre frühere Schule? Die müsste doch eigentlich... Aber da drüben das Haus ist ausgebrannt und dahinter ist ein Sandplatz... Und ein Geschütz steht da herum und zwei Tote liegen neben dem Geschütz und im Gras ein Stahlhelm. Aber da, am Ende des Platzes, vor Trümmern, zwei Torpfosten aus roten Ziegelsteinen und auf den Trümmern, noch an einem Fensterrahmen hängend, ein zerfetztes weißes Tuch mit einem roten Kreuz. Und viel Holz liegt herum, viel Holz. Das waren bestimmt einmal Schulbänke. Doch sie geht weiter, doch jetzt langsamer und nach vorn gebeugt. Als würde auf ihrem Rücken der Rucksack immer schwerer, immer schwerer. Vor ihr über der Straße wie ein Schlagbaum ein umgestürzter Lichtmast. Sie muss nicht hochgucken, um den hinter sich zu lassen. Sie kennt diese Straße. Damals war diese Straße ihr Schulweg. Und nun beschleunigt sie doch wieder ihre Schritte, geht schneller. Schneller. Sind denn alle tot? Wo sind die denn alle hin? Lebt denn keiner mehr von denen, deren Schreie ihr noch immer in den Ohren gellen? Doch da, abrupt, macht sie Halt, sodass auf ihrem Rücken der Rucksack sie weiter nach vorn stößt. Los, weiter, weiter, da vorn, hinter dem Eisengitter. Scheint Fabrikgelände zu sein. Hat sich da etwas bewegt? Da hat sich doch etwas bewegt. Doch was ist das, was sich da vorn bewegt? Etwa ein Mensch? Sie steht und steht. Hört nicht auf das da, vor dem schmiedeeisernen Gitter zu starren. Hab weder Vater noch Mutter, habe auch nie etwas besessen, habe jetzt nur Hunger. Kauft, Leute, kauft meine Jahre. Ich war ja sowieso schon immer verkauft. Mein wunderschönes Herz, mein wunderschönes Herz. Ihr werdet noch an dem, was aus meinem Herzen sprießt, verrecken. Sie ist Jahre, ist alt und will nun nichts anderes mehr sehen als den Holunderstrauch, der da krumm zwischen den verrosteten Eisenrohren und dem, was da noch so herumliegt, wächst. Sie steht auf, schüttelt sich vom Rock den Sand. Ich gehe jetzt. Warum? Warum nicht? Er lacht. Morgen fahre ich nach China. Wendet sich ab und guckt nach sie im Gras, gucken nach oben in die Kiefern. Wieder oben, deren obere Äste im Wind und gleich daneben natürlich viel höher, diese weiße Wolke. Und ist, was da leise singt, das Schilf drüben am anderen Ufer. Und dann weht, einen Atemzug lang, kein Wind mehr und sie... Wo ist ihr Fernglas? Wo ist ihr Fernglas? Auf der Wiese der Bauarbeiter? Ich will ja nicht stören, aber in der Mittagspause bin ich öfter hier. Das macht den Kopf klar. Macht sich lang und so weiter. Zu dritt kaut man Löwenzahn. Über ihnen Überschall. Und dann geht er zurück zur Baustelle. Weit, weit hinter der Wiese. Und sie braucht kein Fernglas, um das zu sehen. Bierschwämme. Dein Wohl, Nägle. Also, ich stoß nochmal an. Bin ich neidisch. Aber wissen möchte ich schon, wie du das immer auf machst. Auf deine Prämie, Brigadier. Herein ein Schlosser. Macht ihr uns jetzt auch noch im Saufen Konkurrenz? Hier wird eine Prämie gefeiert, Kollege. Ist man nicht mal mehr in der Kneipe vor euch sicher? Weißt du überhaupt, was das ist? Eine Prämie? Es spielt euch nicht so auf. Ihr habt uns nur die Norm versaut mit eurer Schwämmerei. Nein, keine Norm, es war Schwindel. Herein. Häcksel. Ach, endlich einmal. Jetzt wollte ich hier anstoßen, Jenny. Nee, zieh deine Fahne woanders auf. Heute bin ich nüchtern, Jenny. Wirklich. Schlosser klatscht begeistert. Zum letzten Mal, Jenny. Stoß mit mir an. Prost, Nägle. Los, feiern wir. Das ist mein Glas. Wenn du mich blamieren willst, lernst du mich kennen. Ich kenn dich. Nägle, ich tue für dich alles. Dann räum die Gläser ab. Und so weiter. Büro der Kaderleitung des Kombinats. Hallo Sekretär. Komm rein, mach's kurz. Seit Stunden telefoniere ich mir die Finger nach dir ab. Hast du neue Arbeitskräfte? Ein Friseur hat sich gemeldet. Aber es geht um die Nägle aus der Schlosserei. Wir haben die Nägle als Delegierte vorgeschlagen. Das war ein Fehler. Sie ist Bestarbeiterin. Aber sie hat splitternackt gebadet. Im Baggerteich. Hm. Hast du es gesehen? Ja. Heute früh um 4. Unfreiwillig. Hm. Morgen stehe ich eine Stunde früher auf, freiwillig. Es ist ernst. Das halbe Kombinat hat zugesehen. Wir müssen sie streichen. Ist sie hässlich? Nein, hässlich ist sie nicht. Aber als Delegierte ist sie für uns nicht tragbar. Warum? So gründlich hat sich noch kein Kandidat vorgestellt. Eine gut gewachsene Delegierte, das spricht nicht gegen uns. Ja. Aber heute werden mehr davon. Trotzdem. Die Nägle ist die einzige Frau auf der Kandidatenliste. Das ist das Problem. Die Nägle ist doch eine, auch wenn sie dir nicht passt. Die Kollegen haben die Nägle vorgeschlagen. Die mit ihr schlafen, fürchte ich. Die mit ihr arbeiten, würde ich sagen. Du bist nicht der erste Kaderleiter hier. Kümmere dich um die Nägle. Aber denk an den Baggerteich. Vielleicht ist sie gefährlich. Sie? Er? Der Kaderleiter. Was ist passiert, Kaderleiter? Ich habe mit Ihnen zu reden, Kollege. Finden Sie Ihren Schreibtisch nicht mehr zu oder die Heizung nicht mehr auf? Bitte setzen Sie sich. Hier wird ganz feierlich. Muss der Kopf ab? Wann soll es denn losgehen? Gegen Ihre praktische Arbeit ist nichts einzuwenden. Sie sind vorgeschlagen als... Ich habe gehört, es wird nichts draus. Privat entspreche ich nicht. Du wirfst dich weg. Wechselst die Männer wie die Hemden. Ich schlafe nun kein zweites Mal mit einem, der mir nicht passt. Ich lasse mich an kein Bett anbinden, nur damit. August Bebel hat gesagt, die Frau ist ein Mensch wie der Mann und sie soll wie er die Freiheit haben, über sich zu verfügen als ihr eigener Herr. Und ihr wollt mich nicht über mich verfügen lassen. Seit ich hier arbeite, erst in der Küche, dann in der Schlosserei, habe ich jeden Tag gehört, dass ich den Sozialismus aufbaue. Dabei habe ich nur Teller abgewaschen und Schlösser repariert. So, jetzt ist der Knopf ab. Knopf? Welcher Knopf? Der von Ihrer Jacke. Lange genug haben Sie ja an ihm herumgenestelt. Und so weiter. Schlosserei. Und ich sage euch, sie hat ihn gebissen. Ich komme rein, was sehe ich? Der Genosse Kaderleiter steht da wie vaterselig und die Nägle beißt ihn. Das ist die heilige Wahrheit. Und ich bin der Meinung, das geht zu weit. Sag doch gleich, sie hat ihn aufgefressen, das Flittchen. Bleib hier, Kaschiebe. Wir kriegen Besuch. Der Meister kommt und die Intelligenz und der Ingenieur ist rasiert und hat einen Schlips um. Auftritt, Meister und Ingenieur. Also ich soll mit euch reden. Die Bauleitung hat Schwierigkeiten. Der Rohrverlegekran liegt fest. Ihr sollt ihn in den Abschnitt 9 verlegen. Das machen auch die Monteure vom Herstellerbetrieb. Die sind erst frei in 3 Wochen. Jetzt geht's nicht weiter ohne Kran. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Aber nicht, dass es später heißt, ich hätte euch... Und so weiter. Mit ihm in dessen Unterkunft, in der Baracke der Bauleitung. Was ist das? Wasser? Lass mich den Kaffee kochen. Du hättest gern Kinder? Ich habe ein dickes Bett. Jetzt ist der Bus weg. Und das war der letzte. Soll ich im Kühlturm übernachten? Und so weiter. Mit Häcksel vor der Baracke der Bauleitung. Hoppla, Kollege. Hast du keinen besseren Platz zu schlafen? Das ist die Tür zur Bauleitung. Häcksel, wie kommst du hierher? Gehörst du jetzt zur Bauleitung? Du wirst noch deinen Kran versaufen. Gehörst du mir nach? Ich hab's eilig, ich geh aus dem Weg. Und so weiter. Mit den anderen Mitgliedern ihrer Brigade in der Unterkunft der Frauen. Bei uns herrscht Freiheit. Weshalb ist der Kaderleiter? Muss dagegen, dass wir die Kranmontage machen. Und so weiter. Mit Kaschibe und Kaschibes Mann und dem Fahrrad von Kaschibes Mann. Das Rad ist mir unersetzlich. Friedensware. Und von meinem Chef persönlich habe ich es gekriegt. Als Auszeichnung. Ich war Wächter in seiner Maschinenfabrik. Und eines Nachts wird eingebrochen. Auf den Tresor hatten sie es abgesehen. Aber ich habe die Burschen in Schach gehalten. Mit der bloßen Hand. Und habe dem Chef den Tresor gerettet. Ein Vermögen. Was wir bauen, ist ein Tresor für alle. Aha. Steig auf, Kaschibe. In 20 Minuten müssen wir am Kran sein. Vorsicht, du fährst mich ja um. Sag mal, kannst du überhaupt Rad fahren? Besser, ich transportiere dich auf meinem Gepäckträger. Bist du wenigstens schwindelfrei? Und so weiter. Mit ihm und dessen Frau in dessen Büro. Bist du das, Flittchen? Kann ich jetzt gehen? Und so weiter. Auf der Baustelle, am Kran. Mägle! Häcksel! Was ist? Zabel hat eine Wohnung für euch. Dafür hat er einen Kuss verdient. Von seiner Frau. Und so weiter. Mit ihm. Da am... Nicht grünes, sondern düsteres Laub. Nicht glatte, sondern knorrige, krumme Zweige. Nicht Früchte, sondern giftgefüllte Stacheln. Hier haust kein wildes Tier. Hier bauen die Harpyen ihre Nester. Beziehungsweise... Kein Laub noch grün und Farbe nicht, denn fleckigt. Kein Äste schlank, nur knollige und verworren. Kein Obst wuchs, nur rank, gedörn und steckigt. Hier tun die Gräuelen Harpyen horsten. Ist das die neue Funktionärskrankheit? Reden wie 1000 Bücher bis Büroschluss? Taubstumm danach? Mir tut der Mund schon weh vom Stummsein. Ich bin kein Fisch. Gestern Prämienfeier. Heute Frau am Pranger. Eingesperrt von dir, sperr ich mich selber ein. Und jetzt ist es deine Stimme, mit der ich schrei. Aber nur die Luft, die er bewegt, trägt den Vogel. Nicht dir zur Last und keinem. Lass mich gehen auf eigenen Füßen. Geh, ich liebe dich. Und so weiter. Das Meer, eine graue, unendliche Fläche, ist auch an diesem Morgen. Es ist November, der Himmel ist grau, doch scheint es in absehbarer Zeit nicht zu regnen. Sie, in der Villa oben auf dem nur von Gras bewachsenen Hügel, und sie ist auf diesem Hügel das einzige Gebäude, hier wohnt sie nun und wohnt nun schon seit Wochen mit ihrem neuen Liebhaber, einem Anwalt. Er ist fast 20 Jahre älter als sie. Morgens, kurz nach 8 Uhr, fährt er in die Stadt, in seine Kanzlei. Und abends kommt er nicht vor 9 von dort zurück, ruft nach den 3 Dalmatinern. Sie gehören zwar ihm, akzeptieren sie aber schon längst als ihre Herrin. Und das Meer, das Meer. Das graue, unendliche Meer erwartet sie auch heute, da sie, umschwärmt von den Hunden, den Hügel abwärts geht, zu auf diese Linie, wo Wasser und Land ineinander übergehen, sich kleine Wellen immer wieder aufs Land schieben und jedes Mal sich zurückziehen, ins Meer, ins Meer. Und geht nun mit ihren Hunden, doch da, bereits jetzt in der Entfernung, ist da nicht mehr als ein dunkler Mensch. Sieht sie, wer ihr da, wie sie sich dicht am Wasser haltend am Strand entgegenkommt. Es ist er, der ihr in den letzten Tagen schon des Öfteren hier am Strand begegnet ist. Dieser etwa 25-jährige junge Mann. Stets trägt er dieselbe graue Korthose und dieselbe Windjacke. Und auch diesmal grüßt er sie bereits aus der Entfernung. Doch diesmal bleibt er, kaum dass ihre Begegnung stattgefunden hatte, stehen. Sie hatte das durchaus bemerkt und war ebenfalls stehen geblieben. Und so steht man sich, Da am Strand, gegenüber. Die Hunde hatten inzwischen angefangen, ihn zu beschnuppern. Ein Tier hatte sich sogar mit seinen Vorderpfoten gegen seine Brust stemmend an ihm hochgerichtet. Und er fängt an zu reden. Er wäre in sie verliebt und hätte auch in dieser Nacht nicht geschlafen und an sie gedacht. Sagt es und dreht sich mit einer etwas abrupten Bewegung um und geht vor ihrem Blick in langen, zielstrebigen Schritten und ziemlich eilig die Düne, von der hier der Strand begrenzt wird, nach oben, wo oberhalb der Düne am Rand eines Kiefernwaldes eine Hütte zu sehen ist und sie, ohne nur den Bruchteil einer Sekunde nachzudenken über ihr Tun, folgt ihm sofort. Geht ihm folgend nun ebenfalls die Düne nach oben. Doch da, bevor er oben auf dem Kamm der Düne ankommt, bleibt er stehen, dreht sich um und nimmt sie, die ihm gefolgt, und so dicht wie sie ihm gefolgt war, wäre sie sowieso in seine Arme gestolpert, und bevor sie sich wehrt, sie so tun kann, als wehrt sie sich, in seine Arme. Und es ist sie, sie stehen da noch immer, jeder im Arm des anderen, die sich ihren Mantel aufknöpft, zumindest dessen oberste Knöpfe, und da muss keiner den anderen ziehen. Als sie dort auf der Düne in eine Mulde, in der herumliegt, was sich da im Laufe des Sommers angesammelt hat, sinken und er, während sie anfängt, nun auch ihre Bluse aufzuknöpfen, er nun versucht, unter ihren Rock zu kommen, wird immer wilder und bedeckt nun auch ihr Gesicht mit Küssen. Und da unter ihr der Sand feucht und kalt ist, dreht sie den Kopf von ihm und seinen Küssen weg, seitwärts. Und da sieht sie, ihre drei Dalmatiner, über der Düne. Am Rand des Kiefernwaldes pendeln sie unruhig hin und her, kommen sich dabei auch gegenseitig in die Quere, bleiben hin und wieder stehen und gucken sich nach ihr um. Und da trifft sich ihr Blick mit dem Blick von einem der Hunde, und auch in seinen Augen diese Ungeduld. Die Frage, wann geht's denn nun endlich weiter? Wann geht's denn nun endlich weiter? Sie schreibt. Doch da kommt, nimmt, was sie geschrieben hat, an sich trägt und trägt es nach, da kommt der Wind, nimmt, was da geschrieben steht, nun seinerseits an sich und trägt es nach, doch da kommt er, der nichts begriffen hat, nichts begreifen will, entreißt es dem Wind und bringt es ihr zurück. Sie. In dieser Mittagshitze, die man wie aushält, stellt sie sich nun zum dritten Mal unter die Dusche, dreht den Wasserhahn auf und es rauscht an ihr herunter, aber das Wasser ist lauwarm wie die Umschläge, die sie hinnehmen muss, als sie Halsschmerzen hat und man ihr warme Umschläge um den Hals legt. Also dreht sie den Wasserhahn wieder zu und da tritt sie aus der Dusche und da, ja, vor der Dusche die Fliesen, die sind angenehm kühl. Sie hält mitten in der Bewegung inne, hält inne und macht die Bewegungen, um nun rücklings auf dem Wasser zu treiben. Die Wellen, wie die jetzt an ihren Schultern, ihrem Nacken, sie nicht in Ruhe lassen. Komm, komm, spiel mit uns, komm, spiel. Und da legt sie auch schon beide Arme seitwärts aus, spielt nun mit ihren Fingern mit dem Wasser. Und schon wird da an ihren Händen gezupft, wird versucht, ihre Arme nach unten zu ziehen, doch sie... Lass mich! In der Schwebe im Wasser sich dahin treiben. Ich will nicht mit euch spielen. Merkt ihr nicht, wie müde ich bin? Treibt nun schon seit längerem mit geschlossenen Augen dahin. Doch da wird erneut an ihr herumgezupft. An den Fingern, den Armen, den Beinen. Und da legt sich etwas auch schon um ihren ganzen Leib und zieht zunächst ganz sanft, ganz, ganz vorsichtig. Doch dann wird diese Kraft immer fordernder und schon... Ist es soweit? Wer ist das? Wer ist das? Der sie da so unduldsam zu sich nach unten zieht, nun noch tiefer und nun noch, und sie, noch ragen ihre Stirn, ihre Augen, ihre Nase, ihr Mund aus dem Wasser, unfähig, sich gegen diese Kraft zu wehren, hört jetzt sogar auf zu atmen, hält die Luft an. Und da strömt es auch schon, über sie zusammen, und in ihren Ohren ist ein Singen, leise, wird aber schnell lauter, nun noch lauter, doch da... Pappfassaden. Und dahinter? Ein Nichts, das wächst. Aus aller Welt Kraft, Leiden. Aus Möglichkeiten Leben. Endlich Leben. Leise. Unerträglich. Die Wahrheit. Hat sie deswegen kein Gesicht, weil sie die Mutter nie und die Mutter sie. Aber wenn sie tot ist, ja, dann. Sie. Über ihr dieser Himmel. Ist der nicht viel zu hoch? Gammler stehen da am Weg. Sehen wir sie an. Sehen sie zur Seite. den Mädchen nach oder starren, auf Steine trommelnd, ins Weite. Sie stehen auf dem Straßendach, wach, einer malt liegend Zeichen aus. Kreise, Ocker, Umbra, blutrot, auf der Straßenbahn, Eisenweichen, liegt einer tot. Sie steht mit einem Bein im Gras. Und was mache ich mit dem zweiten? Ich muss ihn doch begleiten, ich hacke das erste ab. Draußen vor ihrem Fenster diese schwarzen Gitter, die Schatten, die die Kiefern werfen, vor ihrem Haus werfen. Scheint draußen die Sonne, diese schwarzen Gitter, gleich ist es soweit, da wird Wind aufkommen. Und vor ihrem Haus das schwarze Gitter wird anfangen zu schwanken. Und da kommt auch vom See her Wind auf. Doch vor ihrem Fenster bleibt es still. Nichts bewegt sich. Und wo sind die Schatten eigentlich hin? Und wo bleibt überhaupt der Wind? Oder ist er nicht schon längst in ihrem Zimmer? Sie kuschelt sich ein. In die Wärme seiner Achselhöhle. Über ihr nun sein Oberarm. Ihr Ohr nun ganz dicht an seinem. Bum, bum, bum, bum. Bom, bom. Guckt nun durch dieses zweitoberste Knopfloch seines Jacketts nach. Dieses etwas eingerissene Knopfloch ist jetzt ihr Fernglas, mit dem sie nun... Fahle Ziegelsteine, die werden jetzt zu einer Mauer. Und was ist das, was da in dieser Rüstung, muss ihm doch heiß werden, säbelbeinig, Schrittchen für Schrittchen die Mauer nach oben kriecht, dieser Käfer. Was aus dem wohl wird, wenn hier bald keine Wiese mehr ist... Die Fundamente, 10, 20, 40 Stockwerk hochgezogen sind, eine Scheißarbeit. Die Starre der Umgebung, die Starre, riesig wie sie sind, sehen sie aus wie ein Schwarm Begräbnisredner. Sie sammeln schon Proviant für ihren Abgang. Und das da... Sind das etwa Ameisen? Ja, die Ameisen. Die sind schon dabei, das Dach ihres 11, 20, 80 Geschossers zu decken. Die Ameisen. Die schaben selbst aus dem Bonbonpapier, das da auf dem Schotter herumliegt, Zuckerguss. Die Ameisen. Ja, da am Wegesrand, die Ameisen. Und dann natürlich auch noch drüben am See, am Uferweg, wo der unmittelbar am See entlang führt. Die kleinen mit Moos bewachsenen Sandbänke, die da über dem Wasser hängen, dicht über dem Wasser kleine, niedrige Aushöhlungen bilden. Und natürlich die kleinen Wellen, die da immer wieder in die Höhlen schwappen. Schwapp, schwapp, schwapp, schwapp. Und dann natürlich draußen auf dem See. Und der scheint tatsächlich zugefroren zu sein in diesem... Wie hat es in dieser Nacht gereift? Wie schwirrt und schreit, wie klirrt und pfeift der Schnee bei jedem Tritt. Fast alles droht zu erfrieren, fast alles droht vor Kälte zu vergehen. Wie blendend weiß ist alles, was ich schau, sowohl in Tiefen als in Höhen. Wie schwarz, wie dick, wie dunkelgrau hingegen ist der ganze Kreis der Luft, zumal da das noch niedere Sonnenlicht noch nicht durch die Nacht des dicken Nebels bricht. Der Winter ist ein rechter Mann, kernfest und auf die Dauer. Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an und scheut nicht süß noch sauer. War je ein Mann gesund, ist er's. Erkrankt und kränkelt nimmer, weiß nichts von Nachtschweiß noch Vapeurs und schläft in kaltem Zimmer. Er zieht sein Hemd im Freien an und lässt's vorher nicht wärmen. Wenn Gras und Furche auf dem Pfad versteinen, gehäufter Reif die Wipfel beugt, versteh, zu lauschen auf der Winterwinde weh, die mit den welken Einsamkeiten weinen. Wie der Frostspanner den Flügel, heb ich nur noch die Hand. Jetzt beginnt über der Erde das Totenland. Ihr Fische, wo seid ihr mit schimmernden Flossen? Wer hat den Nebel, das Eis beschossen? Ein Regen aus Pfeilen, ins Eis gesplittert, so steht das Schilf und klirrt und zittert. Der blaue Schnee liegt auf dem ebenen Land, das Winter dehnt. Und die Wegweiser zeigen einander mit der ausgestreckten Hand der Horizonte violettes Schweigen. Hier treffen sich auf ihrem Weg in Leere vier Straßen an. Die niederen Bäume stehen wie Bettler kühl. Das Rot der Vogelbeere glänzt wie ihr Auge trübe. Die Chausseen verweilen kurz und sprechen aus den Ästen, dann ziehen sie weiter in die Einsamkeit. Ich stand an einem großen See, der ganz mit einer Art Steinplatten bedeckt war. Es schien mir eine Art gefrorenen Wassers zu sein. Manchmal sah es aus wie die Haut, die sich auf Milch zieht. Ich wagte einige Schritte und die Platten hielten. Ich fühlte, dass sie sehr dünn waren. Wenn ich eine betrat, so schwankte sie hin und her. Ich war eine ganze Weile gegangen, da begegnete mir eine Frau, die meinte, ich sollte umkehren. Die Platten würden nun bald brüchig, doch ich ging weiter. Plötzlich fühlte ich, wie die Platten unter mir schwankten, aber ich fiel nicht. Ich ging noch eine Weile auf dem Wasser weiter, da kam mir der Gedanke, ich möchte fallen können. In diesem Augenblick versank ich auch schon in ein grünes, schlammiges, schlingpflanzenreiches Wasser. Doch ich gab mich nicht verloren. Ich begann zu schwimmen. Wie durch ein Wunder rückte das ferne Land mir näher und näher. Mit wenigen Stößen landete ich in einer sandigen, sonnigen Bucht. Sie, die auf diesem Sonnenstrahl balancieren, das heißt, er hat sie, die einen halben Schritt vor ihm geht, mit seiner Rechten am Arm genommen, der will, dass sie weitergeht. Los, los, weiter, nur keine Angst, hier bricht schon nichts ein. Keine Angst, das Eis hält. Aber was ist das, das, sehe ich richtig? Ist sie, die sich da einiges gefallen lässt, da draußen auf dem Eis, etwa in absatzlosen Halbschuhen oder sogar nur in Hausschuhen unterwegs, oder ist die etwa barfuß? Dann bitte keine Angst. Dann spielt die auch nicht mehr lange die kleine, hübsche, aber so ängstliche junge Frau, der man gerne weiterhilft. Die macht sich doch gleich selbstständig. Gleich ist es soweit. Da lässt sie ihn, der sie noch immer am Arm hält, einfach stehen. Und da wird sie, da draußen auf dem Eis, auch schon schneller. Hat ihn, mit dem sie da draußen auf dem See unterwegs war, schon längst hinter sich gelassen, wird jetzt noch schneller, nun noch ein bisschen schneller, und jetzt ist sie so schnell, dass sie sich da draußen über dem Eis in die Luft erhebt. Und schnell wie die jetzt ist, steigt sie immer höher. Nun noch höher und noch höher. Und jetzt ist die gar nicht mehr aufzuhalten bei ihrem Flug zu ihr. Zu ihr, die hier alles hell macht. Sie tritt zurück ins Dunkel, läuft und läuft, fällt, steht wieder auf und läuft. Sind das, die sich da um sie herum zu einem Kreis formen, nun noch näher kommen, grau, stumm, nun ihre spitzen Fänge auf sie richten, Wölfe? Sie tastet nach ihrem Revolver, also schießt sie jetzt. Doch ich trage eine Uniform, bin Soldat und die da, vor, hinter mir, die mich einkreisen, sind meine Feinde. Und noch enger schließt sich um sie der Kreis. Und da löst sich einer aus der Gruppe, kommt auf sie zu, kommt mit fletschenden Zähnen auf sie zu und sie... Jona! Jona! Ist nun endgültig aus dieser U-Bahn ausgestiegen und hinter den beiden, die mit ihr in der U-Bahn vor der Tür der U-Bahn gewartet hatten, dass die U-Bahn in der U-Bahn-Station zum Halten kommt, hergehend, die Treppe der U-Bahn-Station nach oben gestiegen. Und was hatten die beiden, als sie sich da über ihr auf der Treppe kurz umarmt hatten, beim Küssen in die Ohren geflüstert? Jona! Jona, geh du nach Ninive und in Ninive da! Hier ankommen mit der U-Bahn heißt, du stehst schließlich doch vor dieser U-Bahn-Treppe auf einem mit Katzenköpfen gepflasterten Vorplatz und hast dich nun zu entscheiden. Gehe ich nun in meiner bisherigen Fahrtrichtung und das nun zu Fuß weiter und das hieße, oder mache ich jetzt eine Kehrtwendung und gehe meine bisherige Fahrtrichtung zwischen diesen Bäumen, diesen Mittelstreifen hin nach, oder, aber wo ist eigentlich... Er, der ihr nun schon wie lange auf der Spur ist? Dessen Stimme ihr auch jetzt in den Ohren dröhnt. Jona! Jona! Geh du nach Ninive und in Ninive da! Gestern saß er vor einem Café und las Zeitung. Aber als dann sie aus der Straßenbahn stieg, ließ er sofort die Zeitung sinken. Und schon trafen sich ihre Blicke. Er hatte sie also entdeckt. Oder ist es etwa er, der da drüben den Gehweg vor der Mauer des jüdischen Friedhofs kommt, der jetzt, da er sie da vor der Ausgangstreppe der U-Bahn-Station stehen sieht, stehen bleibt Kurz stutzt und jetzt eine Kehrtwendung und fast fluchtartig davonmacht. Nee, nee, das ist er nicht. Wie der da läuft, ist überhaupt nicht sein Gang. Und außerdem würde er nie... Die mit ihr aus dem U-Bahn-Schacht gekommen waren, sind inzwischen nach rechts an einen Straßenrand getreten und warten nun zu 7, 8, da am Straßenrand, dass drüben auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Ampel auf grün schaltet. Und da schaltet diese Ampel auch schon auf grün und sie... Jona! Jona, geh du nach Ninive und bist du erst in Ninive, da fand ich mich... Band mich in ein Tuch. Ein Knochen für Mama, ein Knochen für Papa und einen ins... Franticek, als du kamst, war ich weg. Als ich kam, warst du geholt, Franticek. Die Erde rollt. Sollen wir nur das Leben haben, um die Freunde zu begraben? Wann wird, was wir wollen, gewollt? Vom Wind, lass dich tragen, vom Wind bis zu den Spitzen der Berge, bis dort, wo die weiß vom Salz der Tränen sind. Gelernt habe ich. Was habe ich gelernt? Was nicht passt, wird entfernt. Was entfernt wird, passt. Ich bitte mich zu entfernen. Du glaubst, du kannst die Welt verbessern. Weißt du, warum der Vogel fliegt? Willst du ihn laufen lehren? Und heute, wer ist der Jäger? Und wer ist die Beute? Die Sterbenden halten die Toten nicht auf. Nennt sie wie immer, tötet sie wie immer, aber hütet euch. Ihr seid euch viel schlimmer. Träume aus Gummi. Grau oder blau, blinde Fliegen am Glas, drückt euch die Nasen platt. Ich habe es satt, mir tut die Nase weh, bis ich durchs Fenster gehe, ohne Träume, über die Bäume, mit dem Wind, wild und lau. Da fiel auf mich ein Haus. Wir haben es getragen, der Hund, der nun zu keinem mehr gehörte, und ich. Wie, man frage besser nicht, frag doch den Hund, der Hund. Der Hund, der kann es euch erzählen. Der Hund, der wird's euch schon erzählen. Ein Kind weigert sich, das Stück Kuchen, das man ihm zugeschoben hat, zu essen. Da sieht es ein anderes Kind. Sieht, dass das andere Kind einen Kanten Brot bei sich hat. Gib mir dein Brot, dann kriegst du von mir hier das Stück Kuchen. Aber das andere Kind denkt nicht daran, auf diesen Vorschlag einzugehen, schiebt sich den Kanten Brot unter die Jacke und rennt weg. Es hatte noch nie ein Stück gesehen, wusste gar nicht, wie gut Kuchen schmeckt. Mitternacht rast mit dem Messer herum, dreht euch nicht um, der Plumpsack geht um. Liebe, was ist dein Zeichen? Bleibst du oder wirst du entweichen? Was wird bleiben, was wird reichen? Nur der Himmel ist derselbe. Frierend zähle ich Wolken ab. Taubnessel leg ich, wenn ich heimgehe, auf ein fremdes Grab, lachend. Jona nach Inge Müller. Hörspiel von Lothar Trolle. Es sprachen Jenny Nägle, Sandra Hüller sowie Matthias Hase, Corinna Kirchhoff, Wolfram Koch, Volkert Kreft, Robert Dölle und viele andere. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Ursula Potyra und André Buscharet. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Walter Adler. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2016.